Lazarus Nummer 7. Ein Kriminalhörspiel in drei Teilen von Carl Richard Schon, nach dem Roman von Richard Sale, in der Regie von Hermann Pfeiffer. Sie hören heute den ersten Teil. Mein Name ist Mason. Steve Mason. Ich bin weder Polizist noch Privatdetektiv, noch gehöre ich dem FBI an. Ich bin Arzt. Mit Kriminalfällen habe ich nur ein einziges Mal etwas zu tun gehabt. Ich befand mich damals auf der Rückreise vom Fernen Osten nach New York. 3 Jahre lang hatte ich auf Hawaii, den Philippinen und auf verschiedenen anderen Südseeinseln im Auftrag des Rockefeller-Instituts gearbeitet. Seuchenbekämpfung, Erforschung der Lepra und so weiter. Für ein paar Tage wollte ich vollkommen abschalten, bevor ich nach New York zurückkehrte, wo neue Aufgaben auf mich warteten. Deshalb machte ich bei meinem alten Freund Joss Henry in Hollywood Station. Er war Drehbuchautor der Mutschel Filmgesellschaft und wir kannten uns schon eine Reihe von Jahren. Es war an einem Samstagabend, als ich in Joss Cadillac Cabriolet mit großer Geschwindigkeit die Staatsstraße ins San Fernando-Tal hinabfuhr. Ich hatte es eilig, weil Joss in der Stadt auf mich wartete. Plötzlich tauchte aus der Dunkelheit eine Gestalt auf. Eine Frauengestalt in einem weißen Abendkleid mit weißem Umhang. Sie stand fast in der Mitte der Straße und gestikulierte heftig. Ich trat auf die Bremse. Mir wurde ganz übel, denn es war mir so vorgekommen, als ob ich sie gestreift hätte. Und ich bildete mir ein, dass ihr Körper gegen den rechten Kotflügel aufgeschlagen war. Hallo. Schönen Dank, dass Sie gehalten haben. Ist Ihnen was passiert? Nein, wieso? Ich hatte schon Angst, ich hätte Sie angefahren. Gott sei Dank haben Sie sich geirrt. Ich heiße Emily Wheaton und muss dringend in die Stadt. Ich habe eine Panne, wie Sie sehen, und kann in diesem Kleid unmöglich den Reifen wechseln. Können Sie mich mitnehmen? Natürlich, gern. Steigen Sie ein. Danke. Ist das nicht Joss Henrys Wagen? Allerdings. An allen Ecken und Kanten das JH eingraviert. So verrückt kann nur der gute Joss sein. Ein zweites Exemplar seiner Art gibt es nicht. Und wer sind Sie? Ich heiße Steve Mason. Aha. Sie sind neu in dieser Talmy-Stadt, wie? Stimmt. Woher wissen Sie das? Weil ich in Hollywood jede Menschenseele kenne. Das bringt meinen Beruf mit sich. Ich gehöre zum Stab von Al Roach. Und früher oder später klopft ja jeder einmal an seine Tür. Aber Sie, ich weiß nicht recht, ich habe das Gefühl, dass Sie gar nichts mit dem Film zu tun haben. Ich bin Mitglied der Abteilung für Infektionskrankheiten und Seuchen am Rockefeller-Institut New York. Oh, da sind Sie ja eine Rarität. Ich habe in Hollywood noch nie einen Menschen getroffen, der nicht entweder beim Film war oder zum Film wollte. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Vielen Dank. Offen gestanden hatte ich vorhin allerlei Freundlichkeiten für Sie auf Lager, weil Sie bei dieser Finsternis mitten auf der Straße standen. Aber jetzt? Jetzt müsste ich Sie eigentlich küssen. So? Ja. Ich habe mir nämlich geschworen, der ersten anständigen weißen Frau, die ich treffe, einen Kuss zu geben. Ich war mehrere Jahre in der Südsee und bekam nichts anderes zu sehen als blau-schwarze, schräg stehende Augen, schwarze Zähne und gelbe Haut. Sie können sich nicht vorstellen, wie Sie auf mich wirken in diesem duftigen Abendkleid mit dem Goldstaub im Haar. Naja, und Ihre Kriegsbemalung ist hervorragend. Sie schlagen ein ziemlich forsches Tempo an, Mr. Mason. Andererseits verstehe ich Ihr Motiv. Okay? Okay. Nennen Sie mich Steve. Schön. Seit mehr als 3 Jahren habe ich keinen Film mehr gesehen. Aber in Zukunft, da werde ich auf der Leinwand immer nach Ihnen Ausschau halten, Emily. Warum lachen Sie? Weil Sie mich für eine Schauspielerin halten. Ich bin Al Rogers Privatsekretärin. Wer ist Al Roach? Ach, wollen Sie damit sagen, dass Sie das Genie der Mutschel Filmgesellschaft nicht kennen? Nein. Ach, Albert Roach, den kühnsten Produzenten und Regisseur des ganzen Ladens. Den kleinen Mann mit der großen Zigarre, der sich einfach unglücklich fühlt, wenn er nicht gerade einen mittelmäßigen Monumentalfilm dreht. Tut mir leid, aber ich war im Ausland. Wir haben heute Abend die Premiere eines Films, der die Gesellschaft die Kleinigkeit von 5 Millionen Dollar gekostet hat. Ah, im Käse-Circle? Ja. Da fahre ich hin. Ich treffe Joss im Theater. Woher kennen Sie den verrückten Joss eigentlich? Wir wohnten im College in derselben Stube. Er war damals schon ziemlich verrückt. Aber es wurde ein guter Schriftsteller aus ihm. Ach, er hat Karriere gemacht. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie heute Abend vielleicht sogar Gloria Jarrett als Tischdame bekommen. Gloria Jarrett? Nie gehört. Ach, Sie sind großartig, Steve. Einfach großartig. Gloria Jarrett ist Topstar der Mutschel und Oscar-Gewinnerin vom letzten Jahr. Schön, aber wie ist es? Wollen wir nicht nach der Vorstellung zusammen ausgehen? Von Ihnen erwartet man bestimmt, dass Sie mit wichtigeren Leuten ausgehen. Und Joss wird sicher schon seinen Plan gemacht haben. Aber ich möchte Sie gerne wiedersehen, Emily. Okay. Rufen Sie mich an, wann immer Sie wollen. Es ist der Nachteil eines guten Autos, dass man unter Umständen schneller ans Ziel kommt, als man sich's wünscht. Emily Wheaton dirigierte mich durch Hollywood zum Sunset Boulevard und von dort zum Cassis Circle. Wir stiegen aus und sie verabschiedete sich. Dann verschwand sie im Gedränge des Foyers, wo der Premierentrubel schon in vollem Gange war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier am Cassis Circle. Und ich habe die große Ehre, Ihnen von einem der rauschendsten Empfänge zu berichten, die die Mutschelfilmgesellschaft je gegeben hat. Alles, was Rang und Namen in Hollywood hat, ist hier und heute versammelt. Soeben trifft Mr. Warner mit seiner Gattin ein. Die Pagen im Foyer eilen herbei, um beim Aussteigen behilflich zu sein. Man raunt, dass Mr. Warner extra für diesen Empfang seine Dreharbeiten in Europa unterbrochen hat. Wie schon gesagt, die Mutschel rief und alle kamen. Langsam breitet sich jetzt eine spürbare Erregung aus. Soeben ist wieder ein Wagen vorgefahren. Wird es der Star des Abends sein? Kommt jetzt Gloria Jarrett. Jawohl, jawohl, ich sehe, die Blitzlichter der Fotografen flackern auf, die Kameras surren. Gloria Jarrett, der Star Hollywoods, ist eingetroffen. Und nun? Jetzt kommt ein einzelner Herr ins Foyer. Ich kenne ihn nicht. Vielleicht ist es ein europäischer Star. Oh, Joss Henry geht auf ihn zu. Hallo, Steve, da bist du ja endlich. Hallo, Joss. Wo steckst du denn? Es ist eine Ungezogenheit, Gloria Jarrett warten zu lassen. Natürlich auch Joss Henry. Darf ich Ihnen meinen alten Freund Steve Mason vorstellen, Gloria? Das ist Gloria Jarrett, Steve, der Stolz der Mutschel. Joss hat mir viel von Ihnen erzählt, Doktor. Und aus seinen Worten musste ich entnehmen, dass Sie zu den 3 oder 4 besten Ärzten der Vereinigten Staaten gehören. So ungefähr stimmt es auch, aber gehen wir hinein. Gloria Jarrett war eine Frau von eigenartiger Schönheit. Ihr Gesicht besaß etwas Orientalisches, die weit auseinanderstehenden schwarzen Augen, die etwas eingefallenen Wangen. An der Spitze ihrer Nase bemerkte ich eine kleine Narbe, woraus ich schloss, dass sie sich einmal einer kosmetischen Operation unterzogen haben musste. Übrigens war sie für heute Abend als Joss-Partnerin vorgesehen. Mir hatte er eine Blondine mit damenhaftem Gehabe zugedacht, die Marion Ames hieß und aus Hawaii stammte. Sie war ziemlich unliebenswürdig, und es zeigte sich rasch, dass sie mich ebenso langweilte wie ich sie. Als ich am nächsten Morgen erwachte, hatte ich beachtliche Kopfschmerzen. Das überraschte mich nicht, denn nach der Premiere war alles, was Rang und Namen hatte, zu Zero gegangen und der Sekt war in Strömen geflossen. Joss schlief noch und ich ging hinunter in die Küche, wo Aeta, der philippinische Diener, das Frühstück vorbereitete. Guten Morgen, Mr. Mason. Guten Morgen, Aeta. Haben Sie gut geschlafen? Na ja, wie man es nimmt. Jedenfalls nicht lange genug. Mr. Mason trinken Kaffee und legen sich in den Garten. Ein schöner Tag. Ja, das werde ich tun, Aeta. Chef, ich meine Mr. Henry. Immer stehen auf, erst gegen Mittag. Sie haben Zeit, noch ein wenig ausruhen in der Sonne. Ja, vielen Dank, Aeta. Ein schöner Tag, Mr. Mess. Bevor ich den Rat des kleinen Filipino befolgte, schwamm ich einige Runden in Joss gekacheltem Swimmingpool. Das Wasser war herrlich klar und grün. Dann legte ich mich in einen Liegestuhl und ließ mich von der kalifornischen Sonne bescheinen. Es war schon nach 11, als Joss auf der Bildfläche erschien. Sein Gang war schwankend und er stolperte in der Badehose über die Terrasse. Morgen, alte Knochensäge. Guten Morgen, Dichter. Mensch, Steve. Schreib mir ein Rezept. Ich habe ja nur deshalb gewollt, dass du bei mir wohnst. Damit ich jemanden um mich habe, der weiß, was man gegen Kater unternimmt. Wir haben nicht schlecht gesoffen gestern Abend, was? Das kann man wohl sagen. Und was hast du heute vor? Heute ist Sonntag. Da hat man in Hollywood nichts vor. Man repariert die Maschine. Sag mal, Joss? Ah. Kennst du ein Mädchen namens Emily Wheaton? Kenn ich. Warum? Was hat sie für eine Telefonnummer? Moment mal, ich komme. Hör mal, was ist denn los? Ich habe sie gestern Abend aufgelesen. Sie hatte eine Panne und ich fuhr sie zum Cassis Circle. Hände weg von Emily, Steve. Sie ist ein unnahbares Frauenzimmer. Eine jungfräuliche Göttin, verstehst du? Die Nummer ist Orchid 5178. Und wenn sich eine männliche Stimme meldet... Ja, ja, einhängen, ich weiß schon. Das hatte schon einen Bart, als wir noch auf dem College die Stube teilten. Wenn sich eine männliche Stimme meldet, dann hänge nicht ein. Es ist ihr Vater, er ist blind und ein ganz prachtvoller Kerl. Du, Steve, du kannst dir den Anruf sparen. Da kommt sie in ihrem alten Ford angeklappert. Hallo, guten Morgen. Ah, hebe dich hinweg. Ich kann so früh am Morgen den Anblick eines Weibes nicht ertragen. Hallo, Emily. Hallo, Steve. Sie sehen abgespannt aus. Ist was los? Hör zu, Joss. Joss, du musst mir helfen. Ich bin in einer sehr unangenehmen Lage. Steve, Sie erinnern sich doch, wo ich gestern meinen Wagen stehen gelassen habe. Ja, natürlich. Das war 1,5 Kilometer östlich Encino am Ventura Boulevard. Ja, und heute früh stand er zu Hause in meiner Garage mit gewechseltem Reifen. Na schön, warum regt dich das auf, Herzchen? Weil Marion Ames drin lag. Aha, besoffen, was? Nein, tot. Sag das nochmal. Ermordet. Mit 2 Schüssen im Kopf. Mein Gott, sie sieht entsetzlich aus. Und der Vordersitz des Wagens ist völlig blutbeschmiert. Ich habe sie in der Garage zurückgelassen, mit einer Plane zugedeckt. Ich bin beinahe verrückt geworden. Was soll ich denn nur tun, Joss? Ja, ich meine, dass Sie am besten die Polizei anrufen und die Geschichte melden. Dummes Zeug, wir sind in Hollywood und nicht in Rangoon. Die Polizei würde Emily auf der Stelle einbuchten. Hast du schon mit Al Rotsch gesprochen, Emily? Nein, ich habe ihn nicht erreichen können. Ja, wir müssen es Al unbedingt sagen. Der Ruf der Mutschel steht auf dem Spiel. Und wir, Steve, waren gestern mit Marion Ames zusammen. Wir müssen Al anrufen. Es kostet die Gesellschaft vielleicht $200,000, aber damit hat sich der Fall erledigt. Verdammt, da kommt die Polizei! Los, zieh rasch Badeanzug an, Emily! Wozu denn das? Steve, du verdammtes Miststück, schleif Emily in die Badehütte. Da gibt es Badeanzüge aller Größen. Los, mach rasch! Kommen Sie, Emily. Wo möchten Sie eine Narbe haben, Emily? Oh, am besten dort, wo man sie nicht sieht. Also auf der Innenseite des Armes. Kneifen Sie sich an dieser Stelle. Oh, oh. Trinken Sie einen Schluck Whisky. Danke, geht schon. Hey, Emily, Steve, hört auf mit der Schmuserei. Wir haben Besuch. Beschmieren Sie sich mit etwas Lippenstift, da. Warum tun Sie denn das alles? Ich wundere mich selbst über meine Unverschämtheit. Geben Sie Acht. Sie haben sich an der Fensterscheibe Ihres Ford geschnitten. Sie ist zerbrochen, ich habe es gestern gesehen. Linke Scheibe, linker Arm, verstanden? Hey, Steve, Emily! Na, da seid ihr ja endlich. Du bist ja bloß ein Lippenstift aus dem Gesicht, Steve. Weißt du nicht, dass es Gotteslästerung ist, am Sonntagmorgen eine fremde Frau zu küssen? Darf ich vorstellen, das ist Mr. Webster von der Polizei in Los Angeles. Miss Wheaton? Ja. Und das ist Dr. Mason vom Rockefeller-Institut. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Ja. Sie haben vor ein paar Monaten über neue Heilungsmethoden für Aussätzige berichtet. Ich habe in der Zeitung davon gelesen. Sehr schmeichelhaft, dass Sie sich daran erinnern. Das gehört zu meinem Beruf. Ich habe mich an alles Mögliche zu erinnern. Aber entschuldigen Sie, ich bin herausgekommen, um Miss Wheaton ein paar Fragen zu stellen. Ist der Ford da drüben Ihr Wagen? Ja, bar bezahlt. Es würde mich interessieren, zu erfahren, wie das Blut auf den Vordersitz kommt. Woher wissen Sie, dass auf dem Vordersitz von Miss Whedons Wagen Blut ist, Mr. Webster? Bei allem schuldigen Respekt, Doktor, aber das geht Sie nichts an. Wir haben einen Tipp bekommen, verstehen Sie? Von wem? Anonym. Das mit dem Blut ist schnell erklärt. Ich habe mich an der zerbrochenen Scheibe geschnitten. Sie sehen ja, dass ich den Arm verbunden habe. So, Und wann war das? Heute früh. Tun Sie mir den Gefallen, Miss Wheaton, und lassen Sie mich den Schnitt einmal sehen. Ich halte es nicht für richtig, den Verband abzunehmen, Mr. Webster. Also machen Sie schon, Doktor. Tja, wenn Sie darauf bestehen. Okay, ich bestehe darauf. Es wird ein bisschen wehtun, Emily. Beißen Sie die Zähne zusammen. Ja, ich kann kein Blut sehen. Wo ist der Whisky? Mhm. Ja, sehr schön. Eine saubere, vorschriftsmäßige Wunde. Sie haben trotz der Eile offensichtlich an alles gedacht, Doktor. Ich verstehe Sie nicht. Ziemlich frisch, der Schnitt. Alles rot und frisch. Keine Spur getrockneten Blutes zu sehen. Und heute früh haben Sie das Malheur gehabt, Miss Wheaton, ja? Ja, das habe ich doch schon gesagt. Na, dann hat der Anonymus sich wahrscheinlich geirrt. Was soll das alles bedeuten, Mr. Webster? Das weiß ich noch nicht. Aber ich werde es wissen, Doktor. Irgendwann werde ich es wissen. Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Webster. Auf Wiedersehen möchte ich nicht gern sagen, das werden Sie begreifen. Verdammt, und jetzt müssen wir unbedingt alle an die Strippe bekommen. Es war gegen 3 Uhr Nachmittag, als eine Wagenkolonne die Auffahrt heraufkam. Sie bestand aus 4 Luxuslimousinen, denen Al Rodge und sein Gefolge entstiegen. Nach allem, was ich bisher von diesem Mann gehört hatte, musste ich annehmen, dass er so etwas wie Gottvater, der Satan und das jüngste Gericht in einem war. Ich wartete mit einer gewissen Spannung auf sein Erscheinen. Als er eintrat, Emily, Joss und ich saßen in der Bibliothek, war ich überrascht, wie klein er war. Die Leute, die hinter ihm hereindrängten, überragten ihn alle um Haupteslänge. Mein erster Eindruck war, dass er wie ein leises Lüftchen wirkte, das sich jeden Augenblick zum Orkan entwickeln konnte. Er hatte eine dicke Zigarre im Mund und den Hut in den Nacken geschoben. Er fragte, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten, Joss sofort: Wer ist der Zuschauer? Das ist Dr. Mason, alter College-Freund von mir. Und das ist Al Rodge, Steve, von dem ich dir schon erzählt habe. Mason? Ach, sind Sie der Mann, der das Buch Ein amerikanischer Arzt macht Jagd auf den Teufel geschrieben hat? Ja. Ein gutes Buch. Ich habe sogar 2-mal gelesen. Schade, dass kein Film drin steckt. Also, Jungs, das war's. Macht, dass er wieder ins Studio kommt. Okay, Boss. Nein, Sheldon. Du bleibst hier. Okay, Boss. Also, Kinder, die Geschichte mit der kleinen Ames geht in Ordnung. Ich habe mit dem Staatsanwalt gesprochen. Ich habe ihm gesagt, das Mädchen hätte eine Goldgrube für die Mutschel werden können. Aber sie konnte nicht warten, zu ehrgeizig. Geht hin und schießt sie eine Kugel in den Kopf. Nur weil ich sie bis jetzt noch nicht richtig rausgestellt habe. Hat sich Miss Ames wirklich selbst erschossen, Mr. Rodge? Nein, jedenfalls ist das meine Meinung, nicht? Und der Staatsanwalt teilt sie. 100.000 habe ich springen lassen. Marion Ames selbst wäre mir nicht so viel wert gewesen. Aber Emily, das ist was anderes. Emily ist ein braves Mädel und ich brauche sie. Ich kann es mir nicht leisten, mein Schatz, dass du in einen Mordfall verwickelt wirst. Ich danke Ihnen, Al. Ja, nehmt euch bloß vor diesem Leisetreter Webster in Acht. Ich mag den Burschen nicht. Er spielt nicht mit und versucht immer Schwierigkeiten zu machen. Ich werde ihm noch eines Tages den Hals brechen müssen. Der Bursche ist imstande und recherchiert auf eigene Faust, obwohl der Staatsanwalt ihm den Fall sofort entzogen hat. Entschuldigen Sie, Mr. Rodge, aber eins haben Sie, wie es scheint, übersehen. Was zum Beispiel? Miss Wheaton sagte, dass Marion Ames 2 Schüsse im Kopf hat. Ja, gewiss. Gewiss, wir haben sogar die Pistole gefunden. Sie lag direkt neben der Leiche. Tatsächlich? Naja, das ist natürlich nicht die Pistole, aus der geschossen wurde. Aber kein Mensch wird doch die Kugel untersuchen. Der Staatsanwalt wird dem Gerichtsrat seinen Anteil von den 100.000 geben und auf diese Weise wird die Pistole ganz von selbst zu der Richtigen. Aber Miss Ames wurde 2-mal in den Kopf geschossen. Der erste Schuss hat sie sofort getötet, aber wie hat sie den 2. abfeuern können? Dämmt. Wie konnte ich das nur übersehen? Emily, mach mir sofort eine Verbindung mit Max Lecko. Ja. Oh, Mann, nochmal. 2 Kugeln zum Teufel. Das könnte unseren ganzen Plan, ja, gib her. Hallo, Max. Ja, hier, Ill. Also, hör zu, ja, es handelt sich um die Leiche, die die Shuttle gebracht hat. Ja, du musst unter allen Umständen das eine Loch aus dem Schädel entfernen. Wie? Mensch, das ist doch deine Sache, nicht wahr? Sie kann sich ja nicht 2-mal erschossen haben. Na eben. Wir müssen uns absichern für den Fall, dass dieser Webster seine Nase in die Sache steckt. Gut. Ja, Max, ich verlasse mich auf dich. Ja, wieder dann. Ja, das wäre erledigt. Am Dienstag werden wir ein großartiges Begräbnis in Forest Lawn veranstalten, Haufen Blumen und so. Ja, wir arbeiten rasch, Doktor, wie Sie sehen. Und es wird sogar noch eine prima Reklame. Wenn ich übrigens jemals in einem Film einen Experten aus Ihrem Fach brauche, werde ich mich an Sie wenden. Ein paar Tausender können Sie immer dabei verdienen. Sehr liebenswürdig, aber ich reise bald ab. Ich werde den Fall in den Zeitungen verfolgen. Welchen Fall? Den Fall Ames. Sie werden doch versuchen, herauszubekommen, was wirklich mit ihr passiert ist, oder? Ja, sagen Sie mal, Sie sind doch verrückt geworden, Mensch. Für mich ist die Geschichte erledigt. Es ist mir furchtbar gleichgültig, wer Marion erschossen hat. Wahrscheinlich hat sie es nicht anders verdient. Vielleicht kommt ein Mörder dadurch um seine verdiente Strafe, aber mich interessiert einzig allein, dass wir in keine Schweinerei verwickelt werden, verstanden? Und jetzt muss ich wieder gehen. Ich kann es mir nicht leisten, den ganzen Tag auf dem Hintern zu sitzen. Auch nicht am Sonntag. Wiedersehen allerseits. Auf Wiedersehen, Herr. Komm, Shuttle. Okay, Boss. Ja, und ich fahre nach Hause. Soll ich Sie begleiten, Emily? Nein, danke. Bleiben Sie nur hier. Ich finde mich schon zurecht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na? Was sagst du zu Eroge, Steve? Na, mir ist die ganze Geschichte widerlich. Wenn Emily wirklich unschuldig ist... Ganz sicher ist sie das. Dann müssten wir da nicht mit Webster zusammenarbeiten, um sie von jedem Verdacht zu reinigen? Dann gib deinem moralischen Kater kein Futter, Steve. Die Ames waren ausgekochtes Luder. Und vermutlich besaß sie irgendwelche Informationen, weiß Gott über wen. Sie hatte immer Geld, verstehst du? Obwohl sie auf Zeit angestellt war und nur 300 die Woche bekam. Woher hatte sie also die Moneten? Ach, du meinst, sie war eine Erpresserin? Wenn man unbedingt wollte, könnte man gewiss dahinter kommen, aber wozu? Der selbst mal von so einer kleinen Katze wirbelt keinen Staub auf. Du kannst alles so wunderbar erklären, Joss. Wahrscheinlich könntest du einen Eskimo überreden, einen Kühlschrank zu kaufen. Vergessen wir also die Geschichte. Am meisten bedauere ich Emilys Verhalten. Oh, lieber Gott, verstehst du denn nicht, dass sie zu Tode erschrocken war, als sie die Leiche in ihrem Auto fand? Sie hatte nur eine Sorge, nicht des Mordes verdächtig zu werden. Ja, aber warum soll sie das denn befürchten? Ich kann beweisen, dass sie ihren Ford gestern Abend im San Fernando-Tal stehen ließ. Und dann war die Premiere, nachher war sie bei Ciro und schließlich ging sie nach Hause. Ja, dafür würden sich sicher auch noch andere Zeugen finden lassen. Der Zeitpunkt des Todes von Marion Ames könnte vom Gerichtsarzt festgestellt werden und so käme eins zum anderen, um Emilys Unschuld zu beweisen. Na ja, das klingt alles sehr schön. Stattdessen aber geraten alle Beteiligten in eine unverständliche Panik. Von der du auch nicht verschont geblieben bist, Steve. Denk an den Trick mit der Wunde, die du Emily beigebracht hast. Ja, das stimmt. Ich schäme mich jetzt selber. Na Quatsch, heute ist Sonntag, da will ich keine Probleme wälzen. Vergessen wir, dass es eine mittelmäßige Schauspielerin gegeben hat, die Marion Ames hieß. Und dass er jetzt tot ist. Am Dienstag wurde Marion Ames dann in Forest Lawn beigesetzt. Das Begräbnis war theatralisch und abstoßend. Sozusagen eine Inszenierung von Al Roach. Und obwohl das Mädchen bisher nur in einigen kleinen Rollen hervorgetreten war, erschienen viele Stars der Leinwand in ihren Luxusautos auf dem Friedhof. Teils kamen sie aus Neugierde, hauptsächlich aber aus Reklamesucht. Ich wartete das Ende der Zeremonie nicht ab, sondern entfernte mich unauffällig von der Begräbnisstätte. Dabei schloss ich mir ein magerer, hässlicher Mann an, der starke Brillengläser trug. Seine Augenbrauen waren über der Nasenwurzel zusammengewachsen und sein kahler Kopf glänzte wie eine Elfenbeinkugel. Er hätte einem unheimlich vorkommen können, aber er wirkte lediglich eigenartig. Guten Tag. Sie sind Dr. Mason, nicht wahr? Ja, guten Tag. Mein Name ist Lecro. Ah, Dr. Lecro. Ihren Namen habe ich schon gehört. Aber Sie erinnern sich nicht an mich. Haben wir uns denn schon mal gesehen? Wir waren in Cornell in derselben Klasse. Ah, tatsächlich? Das ist schon ein paar Jahre her. Und ich habe mich auf der Universität immer ziemlich abgeschlossen. Es wundert mich daher nicht, dass ich Ihnen nie aufgefallen bin. Trinken wir etwas zusammen, Dr. Mason? Ja, gern. Fahren wir in den Filmgrill. Ich möchte mit Ihnen gerne über meine Experimente sprechen. Womit experimentieren Sie denn? Sie sind in der Welt herumgekommen und haben bestimmt viel Seltsames erlebt. Aber vielleicht werden Sie doch überrascht sein, wenn Sie erfahren, woran ich arbeite. Hallo, Taxi! Ihr Whisky, Sir, und hier Ihr. Auf Ihr Wohl, Dr. Mason. Auf Ihres, Dr. Leco. Ich habe übrigens Ihren Bericht über die neue Behandlung von Aussätzigen durch Dr. Dwight gelesen. Ich interessiere mich außerordentlich für dieses Problem, denn ich hatte selbst Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln. Ja, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt auch in Südkalifornien Aussätzige. Ja, ich weiß. Dr. Sanson, der Leiter der Lepra-Station in Quantapec, ist ein Freund von mir. Was aber meine Experimente betrifft, ich habe draußen in Swansea ein Laboratorium, nicht weit von Malibu. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich einmal besuchten. Sie haben mir leider noch nicht gesagt, auf welchem Gebiet Sie arbeiten. Ich beschäftige mich mit einem schwierigen Problem. Mit der Auferstehung von Toten. Sie machen wohl Witze. Es hat bisher nur einen gegeben, der mit Erfolg Tote auferweckte. Und der war kein Arzt. Jesus Christus war Gottes Sohn. Ich vergleiche mich nicht mit ihm. Ich bin auch kein Metaphysiker. Aber seit rund 9 Jahren beschäftige ich mich mit diesem Problem. Die Zeitungen haben von Lazarus Nummer 4 Wind bekommen und eine Riesensensation daraus gemacht. Lazarus Nummer 4? Es war mein erster wirklicher Erfolg. Mein Name stand plötzlich im Time und Live. Und 1000 harmlose Idioten haben sich mit der Bitte an mich gewandt, an einer Leiche zu arbeiten, die ihnen teuer war. Unter den Briefen war sogar der einer Frau, die ihren Mann in einem Wutanfall erschossen hatte. Dann tat es ihr leid und sie bat mich, ihn wieder zu erwecken, um ihr die Mordanklage zu ersparen. Ich verstehe, dass Sie befremdet sind. Aber jeder, der sich mit großen Dingen beschäftigt, galt zuerst als seltsam, wenn nicht verrückt. Bis man ihn eines Tages verstand. Mir geht es natürlich nicht anders. Aber damit wir uns nicht missverstehen, Mason, ich experimentiere nicht mit Menschen, sondern mit Hunden. Lazarus Nummer 1 war ein Neufundländer. Und das Experiment missglückte. Nummer 2 war ein Scotch Terrier, der nach einem Autounfall bereits eine halbe Stunde tot war. Es gelang mir, wieder Reflexbewegungen zu erzeugen, aber das Bewusstsein konnte ich ihm nicht wiedergeben. Lazarus Nummer 3 war ein Pudel. Er starb unter Chloroform, war 20 Minuten tot und lebte doch wieder auf. Er kam zu Bewusstsein und konnte sogar wieder sehen. Aber es dauerte nur eine knappe halbe Stunde. Und dann kam Nummer 4. Ein hochintelligenter Schäferhund, den ich durch Ersticken tötete. Ich ließ ihn 3 Stunden lang liegen. Sie müssen zugeben, dass das eine beträchtliche Zeitspanne ist. Er war völlig kalt. Und dennoch gelang es mir, ihn wieder zum Leben zu bringen. Er lebt heute noch. Er frisst, säuft, schläft, kann sehen, riechen, hören. Aber er befindet sich in einer Art Dämmerzustand. Offenbar hat das Gehirn einen bleibenden Schaden erlitten. Während der Dauer des Todes scheinen die Gehirnzellen unwiderruflich zu zerfallen. Das ist das Hauptproblem. Na ja. Vielleicht fehlt letzten Endes eben ganz einfach die Seele. Aber ein Hund hat keine Seele, Mason. Ja, richtig. Und was war mit Lazarus Nummer 5? Ein 100%iger Misserfolg. Aber ich plane bereits Nummer 6. Ich werde ihn nach der Methode des Aristoteles ausbluten. Damit erhalte ich eine blutleere, aber intakte Leiche. Dann werde ich seinen Kreislauf mit Blutkonserven wieder in Gang zu bringen versuchen. Wenn ich über die Schwierigkeiten mit dem Gehirn hinwegkomme, wird alles glatt vonstatten gehen. Fantasterei. Weshalb? Erinnern Sie sich doch an das künstliche Herz von Karl und Lindberg, das ein Hühnerherz jahrelang lebendig erhielt. Ja, dieses Experiment begann als Versuch mit künstlichem Protoplasma. Dr. Carroll war der Erste, der sagte, dass es etwas gibt, was mehr ist als Fleisch, Blut und Knochen. Ich erinnere mich genau. Sie müssen mich besuchen, Mason. Sagen wir Mittwochabend um 8. Ja, ich komme gern. Ich freue mich darauf. Nachdem Max Lekro gegangen war, fuhr ich in die Vine Street in Levis Taverne. Joss hatte mir gesagt, dass er nach der Beerdigung dort zu finden sein würde, und wirklich traf ich die ganze Gesellschaft wieder. Es war wie nach einem Fußballkampf. Al Roach wurde von allen Seiten zu seiner Beerdigung beglückwünscht und zugleich bedauert, eine so hervorragende künftige Geldquelle wie Marion Ames verloren zu haben. Nachdem sich der Trubel gelegt hatte, machte sich Al Roach an mich heran und fragte: Wie ich höre, wollen Sie am Donnerstagabend schon nach New York weiterfahren, Doktor. Ja, woher wissen Sie das? Ja, ich habe Sie durch Chattel beobachten lassen. Ich lasse Leute, die mir gefallen, immer beobachten. So, und ich gefalle Ihnen also? Ja, ja. Ich bedauere nur, dass meine Sympathie auf keine Gegenliebe stößt. Ich habe doch recht. Sie mögen mich nicht, was? Nein. Ja. Ich mache einfach keinen Eindruck auf Sie, nicht wahr? Aber gerade das gefällt mir. Die Leute hier, die so tun, als ob sie mich für eine große Kanone hielten, das sind alles Radfahrer. Sie kriechen um mich herum, solange sie etwas aus mir herausholen können. Ihnen imponiert alles, was ich sage und tue. Aber ich möchte Ihnen auch imponieren, Doktor. Und deshalb werde ich Ihnen etwas zeigen, was Sie beeindrucken wird. Ach, du meinst polynesische Schatten, Earl. Jawohl, jawohl, jawohl. Shuttle, fahr uns zum Projektionssaal. Okay, Boss. So fuhren wir also zum Vorführungsraum, setzten uns in die gewaltigsten und bequemsten Stühle der Welt und schauten uns einen Film an, der tatsächlich zu den besten zählte, die ich jemals gesehen hatte. Als das Licht im Saal wieder aufflammte, sah mich Al Roach gespannt an. Es schien ihm wirklich daran zu liegen, dass ich von ihm beeindruckt war. Na, Doktor, was sagen Sie? Tja, großartig. Ich war damals Anfänger. Aber ich habe für 160.000 ein Ding geliefert, das der Gesellschaft 2 Millionen einbrachte. Wie hoch ist Ihr Jahreseinkommen, Doktor? Die Frage überrascht mich. Na, also ich schätze 10.000. Vielleicht. Ich kann Ihnen 25.000 im Jahr auszahlen lassen. Wofür denn? Also zum Teufel mit Ihrem Rockefeller-Institut. Was haben Sie denn davon, jahrelang in der Welt herumzufahren, um ein paar verseuchten Coolies zu helfen, denen alles egal ist? Sie gefallen mir. Und Leute, die mir gefallen, ja, also, die habe ich gerne um mich. 25.000 könnte nicht schaden, Steve. Im Fernen Osten geht es zurzeit wild her und du wirst eine ganze Weile nicht mehr dorthin reisen können. Ja, hier aber bietet dir Earl eine Lebensstellung. Du kannst ein berühmter Mann werden. Ja, oder ein kriecherischer Sklave wie du. Sie sind einzig, Doktor, kriecherischer Sklave. Hast du es gehört, Joss? Aber Sie haben ja recht, Doktor. Und darum biete ich Ihnen die 25.000. Vielen Dank, Mr. Roach. Aber meine Tage in Hollywood sind bald gezählt. No. Vielleicht überlegen Sie es sich noch, hä? So. Und jetzt muss ich wieder in mein Büro. Komm, Shuttle. Okay, Boss. 25.000, Doktor. Kein Cent weniger. Warum akzeptierst du nicht, Steve? Nein. Für euch hier mag das, was Al Roach sagt, wie ein von Jehova mit Feuer geschriebener Befehl sein. Mich kotzt er nur an. Ich bin froh, dass ich am Donnerstag abhaue. So. Und Emily? Du magst sie doch. Oder? Ja, sehr. Und willst trotzdem fahren? Ja, weil ich sie mag. Das verstehe ich nicht. Und weil ich es nicht mag, dass sie sich mit so billigen Idioten abgibt wie Al Roach, Shuttle Smith und Harvey Kane. Und Joss Henry, ja. Der immer ein großer Schriftsteller war, oder besser gesagt, eine große Hoffnung. Und jetzt? Eine literarische Dirne. Nenn's, wie du willst. Ich verdiene gut und ich muss mich nach Erls Wünschen richten. Ich brauche meine 1500 in der Woche, verstehst du? Und ich kann es mir nicht leisten, Al zu verärgern. Er könnte auf die Idee kommen, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Dann wirfst du eben einfach alles hin und schreibst wieder gute Bücher. Tja, wenn man mal 1500 die Woche verdient hat, wird man so verwöhnt, dass man gar keinen guten Roman mehr schreiben könnte. Selbst wenn man es wollte. Mr. Henry? Ja? Ein Brief für Sie. Unterschreiben Sie bitte die Empfangsbestätigung. Danke, Wiedersehen. Morris Golambi, Anwalt. Um Himmels Willen, bin ich jemand was schuldig? Na? Schlechte Nachrichten? Was meinst du? Ach so, nein, nein. Ganz im Gegenteil, erfreuliche Nachrichten. Wir müssen was trinken, Steve. Auf Leben, Freiheit und Geld verdienen, alte Knochensäge. Das ist komisch. Prost. Prost. Es gibt Menschen, die werden durch Adrenalin angeregt. Bei anderen genügt ein Brief. Noch ein Whisky? Nein. Danke. Ach, schlechte Laune. Oh, lieber Gott, Steve, was ist denn los mit dir? Nur weil eine dumme Ziege namens Marion Ames sich eine Kugel durch den Kopf geschossen hat? Ja, und das gleich zweimal. Na, wenn schon. Bisher habe ich geglaubt, dass Verbrechen sich nicht bezahlt machen und dass man in diesem Land für Mord bestraft wird. In den Vereinigten Staaten, meinst du? Aber hier ist Hollywood, Steve. Da ist alles ein bisschen anders. Und sei kein Langweiler und ruf lieber Emily an. Sie hat sich in die graue Strähne in deinem Haar verliebt und wünscht sich nichts sehnlicher als Schuhe für dich zu putzen. Na, Emily ist ein Mädchen, das genau weiß, wen es vor sich hat. Na los, nun klingelt sie schon an. Lieber Gott, muss ich denn alles selber machen? Hallo? Hallo, Emily? Ja? Neben mir sitzt ein gut aussehender 1,85 großer Herr, der mit dir sprechen möchte. Hallo, Steve. Hallo. Hallo. Hier ist Mason. Guten Tag, Emily. Guten Tag, Doktor. Ich habe Sie bei der Beerdigung gar nicht gesehen. Himmel, was redest du von Beerdigung? Frag sie lieber, ob sie heute Abend mit dir essen will. Ja. Wollen Sie, Emily? Ich bin abends nicht zu Hause. Ihr könnt meine Bude nehmen. Kein Mensch wird euch stören. Steve, ich habe gehört, was er gesagt hat. Aber ich hätte nichts dagegen. Na schön, dann hole ich Sie um 7 ab. Ja, ich freue mich. Bis später, Doktor. Das Essen war herrlich. Der Filipino ist ein Schatz, um den Joss schon viele beneidet haben. Aber Steve, setzen Sie sich doch zu mir. Oder haben Sie Angst vor mir? Tja, ich war so lange fern von aller Zivilisation, dass ich nicht mehr weiß, wie man sich in Momenten wie diesen benimmt. Dann erinnern Sie sich doch an früher. Einmal werden Sie es doch gewusst haben. Naja, also, um ehrlich zu sein, sehr perfekt war ich darin nie. Ja, herein. Mr. Mason, Verzeihung, da sei ein Mann wünschen zu sprechen, alle. Ja, wer ist es denn? Er sagt, er heißt ein Webster. Was, Webster? Was will er denn? Na ja, er soll reinkommen. Bitte, Mr. Webster. Guten Abend. Entschuldigung für die Störung. Ja, guten Abend, Webster. Na, Emily Whedon kennen Sie ja. Einen Whisky? Nein, danke. Ich trinke dieses Zeug. Ich halte mich lieber an Arsenik. Beides wirkt übrigens gleich. Tja, wollen Sie zu Joss? Er ist leider nicht hier. Nein. Ich komme Ihretwegen, Doktor. Sie gestatten doch. Ja, bitte. Und zwar, weil ich Sie fragen wollte, wie es mit Ihrem Gewissen steht. Was, mit meinem Gewissen? Nun, jeder anständige Mensch hätte an Ihrer Stelle ein schlechtes Gewissen. Und nachdem ich Sie für einen anständigen Menschen halte, nehme ich an, Sie wären am liebsten 1000 Meilen von Kalifornien entfernt, wie? Diese junge Dame würden Sie am liebsten mitnehmen. Tja, schon möglich. Ein schlechtes Gewissen ist wie ein Hund, der immer bellt. Muss also ziemlich was los sein bei Ihnen da drin, Mason. Wie geht es übrigens Ihrem Arm, Miss Wheaton? Danke. Der Schnitt, den mir Dr. Mason beigebracht hat... Ja, Emily, was reden Sie denn? Regen Sie sich doch nicht auf, Doktor. Sie hat mir alles erzählt. Ach, Das haben Sie doch gewollt, Steve, nicht wahr? Ja. Und es war genau richtig, Emily. Was Sie beide betrifft, so würde ich an Ihrer Stelle die Stadt für ein paar Tage verlassen. Wieso? Meinen Sie denn, dass für einen von uns irgendeine Gefahr besteht? Ich weiß nicht recht. Immerhin würde ich niemandem trauen. Auch nicht Ihrem Busenfreund Jos Henry. Wissen Sie, dass Marion Ames ihm einen Brief hinterlassen hat? Ich habe Mr. Galambi, Ihren Anwalt, gesprochen. Und er sagte mir, dass dieser Brief heute zugestellt wurde. Ja, das stimmt. Ich war bei ihm, als Jos ihn erhielt. Ich vermute, der Name des Mörders stand darin. Wenn es richtig ist, dass Marion Ames eine Erpresserin war, dann hatte sie nur eine Waffe gegen ihren Mörder. Eine Erklärung, die sie für den Fall vorbereitete, dass ihr was zustoßen sollte. Der Mörder steht in irgendeinem Zusammenhang mit der Mutschel vielleicht. Gehört er zum Stab von El Roche. Jedenfalls ist sicher, dass Mr. Henry den Brief an Roche weitergegeben haben wird und dass sie ihn anschließend wahrscheinlich vernichteten. Du lieber Himmel, wie soll man einen solchen Fall bearbeiten? Obwohl er ja eigentlich ad acta gelegt wurde und ich vom Staatsanwalt angewiesen wurde, mich um die Sache unter gar keinen Umständen mehr zu kümmern. Verstehen Sie das, Dr. Mason? Sie hätten sich, wie ich hörte, auch ein paar Tausender verdienen können, Mr. Webster. 10, genau. Aber das war wohl nur ein Witz. Ich habe es Mr. Roche auch gesagt und er lächelte sauer. Also, gehen Sie nach New York, Doktor, und nehmen Sie Miss Emily mit. Einen besseren Rat kann ich Ihnen nicht geben. Gute Nacht. Gute Nacht. Tja. Was würden Sie sagen, Emily, wenn ich Websters Vorschlag ernst nehme? Ich kann Hollywood nicht so ohne weiteres verlassen. Ich habe meinen Vater hier, er ist blind. Ich könnte es ihm nicht antun, ihn allein zu lassen. Tja, das kann ich gut verstehen. Bitte, Steve, machen Sie kein so trostloses Gesicht. Ich habe mich in Sie verliebt, das gebe ich zu. Und irgendeinen Ausweg wird es schon geben, wir müssen nur Geduld haben. Ist das wirklich wahr, Emily? Sie lieben mich? Ja. Und es wird höchste Zeit, dass Sie mich endlich küssen, Dr. Mason. Der Rest des Abends verlief ungestört und es war schon nach Mitternacht, als ich Emily nach Hause fuhr. Gegen 2:30 kehrte ich nach Encino zurück und fand Joss am Kamin sitzen, wo er einen Whisky trank. Ich wollte eigentlich gleich ins Bett, aber er ließ mich nicht so ohne weiteres vorbei. Na, alter Casanova, wie war der Abend? Ich weiß so ziemlich von den meisten Weibern Hollywoods, wie sie sich in solcher Situation benehmen, aber ich wüsste brennend gern, wie auf Emily so ein Tete-a-Tete wirkt. Sei nicht unverschämt, Joss. Emily ist ein anständiges Mädchen und ich begreife nicht, wie sie es in eurer Gesellschaft überhaupt aushält. Sie hat ihren Job und wir alle mögen sie. Übrigens, wir hatten Besuch. Mr. Webster war hier. Ach, der Leisetreter? Er weiß, dass der Brief, den du heute Mittag bekommen hast, von Marion Ames war. Teufel noch mal, wovon redest du eigentlich? Webster vermutet, dass der Name ihres Mörders darin stand und das leuchtet mir ein. Oh, Quatsch. Dann zeig mir den Brief, Joss. Ich hab ihn verbrannt. Gute Nacht, Joss. Hör mal, Steve. Willst du diese verdammte Geschichte nicht lassen? Ich bin nicht verpflichtet, dir irgendwas zu beichten. Also, hättest du Grund zu einer Beichte? Verdammt nochmal, ja, der Brief war von der Ames. Sie war über eine gewisse Angelegenheit informiert und fürchtete, umgebracht zu werden. Warum sie den Brief ausgerechnet mir hinterließ, das weiß ich nicht. Und vielleicht hat sie mich für ihren Freund gehalten. Du bist eine Niete, Joss. Und du bist entsetzlich pedantisch. Warum gibst du den Brief nicht, Webster? Der Fall ist erledigt, der Staatsanwalt hat die Akte geschlossen. Und außerdem ist es nützlich für mich, Marion Ames Informationen für mich zu behalten. Mit anderen Worten, du hast die Absicht, dich selbst als Erpresser zu betätigen. Ich bin kein Erpresser. Ich weiß etwas. Und eine gewisse Person weiß, dass ich es weiß. Das kann nur mein Vorteil sein. Und du spielst dabei mit deinem Leben. Einmal hat es schon geknallt, vergiss das nicht. Aber kein zweites Mal. Ich werde mich klüger verhalten, alter Knabe. Und du wirst allmählich lästig, Steve. Für anständige Leute ist hier kein Platz. Mach dir das klar und geh nach New York. Am anderen Tag bekam ich Joss zuerst nicht zu Gesicht. Er war im Studio und ich saß zu Hause und beschäftigte mich mit meinen Aufzeichnungen, die ich aus dem fernen Osten mitgebracht hatte, und entwarf meinen Bericht, den ich in New York abliefern wollte. Erst gegen Abend rief Joss an und sagte, ich sollte zum Abendessen ins Brown Derby kommen. Um 6 fuhr ich los. Als ich das Lokal betrat, war Joss nicht da. Ich kaufte mir einen Hollywood Chronicle und blätterte darin. Dabei fiel mir eine Meldung ins Auge, die mich interessierte. Sie lautete, Joss Henry fällt die Treppe hinauf. Drehbuchautor der Mutschel Filmgesellschaft erhält neuen Vertrag mit wöchentlich $2,000. Als Joss nach 20 Minuten erschien, war er in Begleitung von Al Roach, Gloria Jarrett und einigen Leuten, die ich nicht kannte. Alle schienen bester Laune zu sein, Cocktails wurden bestellt und Gloria Jarrett sagte, Kinder, ich gebe am Freitag eine Party. Meine Sendereihe, die ich für Dextrobutter gemacht habe, läuft an und wir feiern die Geschichte draußen bei mir in Coldwater Canyon. Sie kommen doch auch, Doktor? Tja, ich weiß nicht. Steve muss nach New York zurück. Er fährt am Donnerstag. Da kann ich am Samstag fahren oder nächste Woche. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Dann nehmen Sie sich Zeit, Doktor. Ich habe Ihnen ja angeboten, bei uns als Betriebsarzt mitzumachen. 25.000 von der Muschel sind besser als 10.000 vom Rockefeller-Institut. Sie müssen kommen, Doktor. Ich verlange es einfach. Keine Widerrede. Und jetzt trinken wir. Sie ergriff Joss' Glas und er nahm ihres. Dann verschränkten sie die Arme. Auf Babys und meine Gesundheit, Herzchen. Auf meine Party, dass sie ein voller Erfolg wird. Zum Wohl, Doktor. Verdammt, was habt ihr mir denn da zusammengemixt? Himmel, Steve. Was ist los, Joss? Hey! Joss, alter Junge! Joss! Ihm ist schlecht geworden. Und Himmels Willen, also jetzt nur keine Panik. Ja, er ist blau, total blau. Wir müssen ihn fortschaffen. Er spielt doch alle mit. Nur so lach doch. Joss hat einfach zu viel erwischt und das einen K.O. gemacht. Bringen wir ihn nach Hause, Doktor. Auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus. Wieso? Was ist denn mit ihm? Das wissen Sie ganz genau. Er ist vergiftet worden und wenn er stirbt, dann werden Sie gehängt, Al. Dafür werde ich sorgen. Sie haben wohl den Verstand verloren. Die Sache können Sie nicht vertuschen. Verlassen Sie sich drauf. Lazarus Nummer 7 von Richard Sale. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Fortunat Weigel. Hörspielfassung Karl Richard Schon. Erster Teil. Es sprachen Dr. Steve Mason, Hans-Jörg Felmy, Emily Wheaton, Ingeborg Engelmann, Joss Henry, Günther Neuze, Al Roach, Arno Aßmann, Gloria Jarrett, Ingeborg Christiansen, Daniel Webster, Harald Meister, Dr. Lecro, Bruno Hübner, Shuttle Smith, Ghassan Al-Bakri, sowie Erik Schildkraut, Ronald Stürzebecher, Karl-Heinz Delo und Edgar Hoppe. Regie Hermann Pfeiffer. Musik Enno Dugend. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1966.